la sanguinale, il partito va non succede. Quindi male da più la succede, tu vuoi che la si riferisce a forza di Giacquillo. Non è stato il tecnico, più giovane come. Die habt ihr euch verspielt. Keinen Zugang, die habt ihr nicht verdient. Meinen Zugang, ja ohne euch gestockt. Meinen Zugang, die habt ihr keinen Platz. Sicherlich wirst du nicht ändern an dem, was du hast, wenn du nur zu Hause bist und deine Chance verpasst. Sicherlich wirst du nicht ändern, wenn du drüber lachst. Es muss so sein, wie sie es wollt, das was du jetzt machst. Keinen Zugrund, wie habt ihr euch verspielt? Keinen Zugrund, wie habt ihr nicht verdient? Meinen Zugrund, ja ohne euch gestoppt. Meinen Zugrund, wie habt ihr keinen Platz? Nein!